Wien, 15. November, 18.12 Uhr, Ortszeit. Helga, kannst du für mich nachher noch an Tisch 4 abkassieren? Ich muss wirklich los. Ja klar, was ist doch? Dein fescher Fahrlehrer wartet mit einem heißen Reifen, wa? Ach Mensch, Helga, sei doch nicht albern. Ich ziehe die Fahrstunden jetzt so schnell durch, weil ich keine Lust mehr habe, mich ewig in der U-Bahn nachts anquatschen zu lassen. Ich will endlich mein Auto haben. Mensch, Elferik, in die Hof, zieh los. Ich schmeiß den Laden hier schon. Ach, du bist ein Schatz, Helga. Hm? Servus, bis morgen. Tschüss, Elfi. Du, lass dich nicht verschnappen. Eilig verließ Elfi Sommer die verräucherte Eckkneipe und atmete erleichtert die frische, kühle Novemberluft ein. Mann, haben Sie mich erschreckt. Oh, ich bin untröstlich. Das war gewiss nicht meine Absicht. Mankow, Karl Mankow. Ich dachte, ich könnte Sie vielleicht ein Stückchen in meinem Wagen mitnehmen. Es sieht nach Regen aus. Außerdem scheint es mir gar nicht ratsam für eine so attraktive junge Frau wie Sie, abends Mutterseelen allein durch die Straßen zu irren. Irrtum, mein Herr. Ich komme schon ganz gut allein zurecht. Sie sollten mal besser auf sich selbst aufpassen. Wenn man Halsschmerzen hat, dann gehört man bei diesem Wetter ins warme Bett. Allein, versteht sich. Oder warum halten Sie sich Ihre linke Hand so ängstlich an Ihrem Hals? Oh, das ist nichts von Belang. Lassen Sie mir die Freude, Sie wenigstens ein Stück zu begleiten. Ich würde mir schreckliche Vorwürfe machen, wenn Ihnen etwas zustößt. Na bitte sehr, wenn es Sie beruhigt. Aber da müssen Sie schon Zahn drauflegen. Bei dem Schneckentempo komme ich nie pünktlich zur Fahrstunde. Du hast es aber wirklich sehr eilig, kleine Frau. Wer wird denn so ungeduldig sein? Was haben Sie? Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nicht, dass Sie... Dass ich dich küsse, süße Fee. Und wenn ich es nun doch tue... Was soll das? Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich sofort los. Wer wird denn schreien? Hilfe! Ganz ruhig, mein Engel. Ganz ruhig. Rolf, bist du's? Aber ja, Liebes. Wer sollte es denn sonst sein? Wien, in der Villa von Dr. Rolf und Viola Kerski. 15. November, 21.30 Uhr, Ortszeit. Dr. Rolf Kerski kam nach Hause. Er war ein renommierter Wiener Arzt, aber in der letzten Zeit widmete er sich auffallend häufig obskuren Forschungszwecken und vernachlässigte dabei sehr zum Bedauern seiner weiblichen Patienten seine gutgehende Praxis. Er war ein außerordentlich charmanter, blendend aussehender Mann in den besten Jahren und er war auch zum Leidwesen seiner Patientinnen glücklich verheiratet. In den letzten Tagen allerdings ängstigte er sich zunehmend um die Gesundheit seiner Frau Viola. Eine seltsame Schwäche hielt sie Tag und Nacht ans Bett gefesselt. Fühlst du dich heute etwas besser, mein Schatz? Ich weiß nicht, Rolf. Ich habe keinerlei Schmerzen, aber ich fühle mich schrecklich ausgelaugt und müde, obwohl ich den ganzen Tag geschlafen habe. Rolf, sag mir die Wahrheit, was ist mit mir los? Du verheimlichst mir doch irgendwas. Rolf, glaubst du denn, ich habe nicht gesehen, wie besorgt du mich immer anschaust? Und warum hast du alle Spiegel aus meinem Schlafzimmer entfernt? Ach, Rolf, ich habe solche Angst. Sag mir doch endlich, was mit mir los ist. Nichts ist mit dir los, Liebes. Gar nichts. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Ich gebe dir jetzt ein kleines Beruhigungsmittel und dann wirst du sehen. Nein, Rolf, ich will nicht schon wieder eine Schlafspritze haben. Du gibst mir immer öfter diese idiotischen Betäubungsmittel. Aber Dr. Rolf Kerski hatte seiner Frau schon eine Injektion in den Arm gespritzt und sie war wieder in einen dumpfen, unruhigen Schlaf gefallen. Träum schön, meine süße kleine Frau. Alles wird gut werden. Alles wird gut. Mit diesen zärtlichen Worten verließ Dr. Kerski auf Zehenspitzen das Zimmer seiner Frau, zog sich seinen Mantel über und ging hinaus in die kalte, finstere Nacht. In derselben Nacht in Wien, 4.30 Uhr, Ortszeit. Peter Reisner und seine Freundin Inge sind auf dem Heimweg von einer feuchtfröhlichen Party. Sie müssen am alten Zentralfriedhof vorbei. Peter, lass das so. Komm, du hast nicht zu viel getrunken. Nicht hier, Peter. Wasser, sie ist doch eisig kalt. Inge Mäuschen, gleich wird ihr ganz heiß werden. Oh, meine Küsse brennen wie Feuer. Du bist albern, Peter. Oh, pass doch auf, ihr fällt gleich meine Augen. Na und? Im Liegen küsst es sich noch viel besser. Hey, sei mal still, Peter. Hast du das eben gehört? Graf Dracula steigt aus seinem Grab. Ich finde das gar nicht komisch, Peter. Hast du denn in den letzten Tagen keine Zeitung gelesen? Die suchen doch in ganz Wien einen Typen, der sich nachts auf den Friedhöfen immer über die Leichen hermacht. Die haben eine Belohnung ausgesetzt für den, der ihn fängt. Na, das ist ja super. Das ist doch die große Stunde für Geheim-Super-Sonderagent Pitt Reisner. Oh. Mausi, ich bin gleich wieder da. Ich kassiere nun mal eben das nötige Kleingeld für unsere Aussteuer und Graf Dracula. Wird dann unser Trauzeuge da. Dam, da, da, tschem, dam, da, da, dam, dam, da. Und noch ehe Inge etwas erwidern konnte, war Peter auch schon über die alte Friedhofsmauer geklettert und verschwand in der gespenstischen, düsteren Silhouette von Gräbern und Kreuzen, die der Friedhof im ersten Mattenschein der Morgendämmerung bot. Inge begann zu frösteln. Der wohlige Rausch des Alkohols verwandelte sich schlagartig in ein nüchternes, lähmendes Gefühl von Angst. Sie hielt den Atem an. Nichts war zu hören. Nur das leise Zirpen der Grillen und das zaghafte Zwitschern erwachender Vögel. Plötzlich hallten Schritte auf dem Kopfsteinpflaster. Jemand näherte sich der wartenden Inge. Peter? Peter, bist du's? Oh Mensch, hab ich einen Bammel gehabt. Aber es war nicht Peter, der da aus der Dunkelheit auftauchte, sondern eine blasse, junge Frau mit schweißnassen, langen Haaren und einem hellen Seidenschal, lose um den Hals gebunden. Sie kam mit schwankenden Schritten auf Inge zu. Oh, hallo. Sagen Sie, ist Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich bin so müde. So müde. Wenn Sie sich noch einen Augenblick gedulden, dann können mein Freund Peter und ich Sie nach Hause begleiten. Wo wohnen Sie denn überhaupt, Fräulein? Ich heiße Effi. Effi Sommer. Ich wohne hier ganz in der Nähe, glaube ich. Ganz in der Nähe. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Es wird schon hell. So schrecklich hell. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken. Peter muss gleich kommen und dann... Ja, was haben Sie denn? Was wollen Sie denn von mir? Lassen Sie mich los! Hilfe! Hilfe! Inge, komm, lass uns ganz schnell von hier verschwinden. Ich habe etwas Grauenvolles auf dem Friedhof gesehen. Ein Mann beugte sich über ein frisches, geöffnetes Grab. Karl Mannkopf stand auf dem Grabstein und der Mann beugte sich über den Sarg. Der war offen. Inge. Und der Mann, der hatte ein riesiges Fleischermesser in der Hand und der hat etwas aus der Leiche herausgeschnitten. Das war groß und blutig. Und er hat es in seine Hände genommen und ist davongelaufen. Oh Gott, Inge. Es war so ekelhaft, so scheußlich. Komm, lass uns sofort die Polizei verständigen. Nein, Peter. Ich will nach Hause. Es wird schon so hell. Meine Augen tun mir weh. Bring mich nach Hause, ja? Nein, Inge. Wir müssen jetzt erst zur Polizei, hörst du? Dieser Mann auf dem Friedhof, das ist ein Wahnsinniger. Du hättest den sehen sollen. Inge, du hörst mir ja gar nicht zu. Was ist denn bloß auf einmal los mit dir? Sag mal, woher hast du denn diesen Schal? Den hattest du doch eben noch nicht um. Mein Hals, Peter. Mein Hals tut mir weh. Und meine Augen brennen. Ich kann das Licht nicht ertragen. Bring mich nach Hause, Peter. Schnell. Ich muss nach Hause. Na, hoffentlich wirst du nicht krank, Mausi. Komm, ich bring dich schnell heim und dann gehe ich gleich aufs Revier. Nachdem Peter Reisner seine Freundin sicher nach Hause gebracht hatte, ging er sofort aufs nächste Polizeirevier und berichtete erschöpft und verwirrt von seinem unheimlichen Erlebnis auf dem alten Zentralfriedhof. New York Central Park, 16. November, 6.30 Uhr Ortszeit. Mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Klärt PSA-Agent Larry Brent, Spezialagent alias X-Ray 3, Larry Brent. David Gallen. Niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und doch ist er der Kopf einer der schlagkräftigsten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten. Der Einsatzort ist überall in der Welt, wo mysteriöse, unaufgeklärte Mordfälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen. Der Kampf mit dem überirdischen, dem verbrecherischen Schaffensdrang skrupelloser Wissenschaftler, dem tödlichen Machthunger selbstsüchtiger Gewaltverbrecher, ist das Aufgabenfeld der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung David Gallans, alias X-Ray 1. Jeder PSA-Agent hat Überblick, Reaktionsvermögen, Improvisationsgabe, Intelligenz und körperliche Schlagkraft unter härtesten Prüfungsbedingungen in Hunderten von Tests unter Beweis stellen müssen, um in den Kreis der 20 besten Agenten der Welt aufgenommen zu werden. Und der beste von ihnen, David Gallans Geheimwaffe Nummer 1, ist Spezialagent X-Ray 3, alias Larry Brent. X-Ray 3, Sie nehmen die nächste Maschine nach Wien und wenden sich dort umgehend an einen gewissen Kommissar Egon Sachtler. Über 40 Menschen haben in den letzten Wochen in Wien auf dieselbe makabere Weise den Tod gefunden. Bei der Obduktion der Leichen stellte man fest, dass ihnen das Herz auf gewaltsame Weise aus dem Leib gerissen wurde. An der Halsschlagader wiesen die Opfer jeweils zwei kleine, blutige Einstiche auf. Ihre Körper waren völlig blutleer. Kombiniere Vampire. Larry Brandt saß gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen X-Ray 7, alias Ivan Konaretschew, in seinem Büro in der geheimen Kommandozentrale unter dem Tavern on the Green, einem beliebten New Yorker Speise- und Tanzlokal im Herzen des Central Parks. Aufmerksam lauschten die beiden der Stimme ihres geheimnisvollen Chefs und Auftraggebers, der aus seinem zwei Türen weitergelegenen Büro die wichtigsten Anhaltspunkte in Larry Brands neuem Fall seinen beiden Agenten darlegte. Wie immer über Funk. Denn kein PSA-Mitarbeiter hatte David Gallen, alias X-Ray 1, jemals zu Gesicht bekommen. So aber witzig es klingen mag, Brand, Ihre Kombinationsgabe scheint auch diesmal durchaus scharf und logisch zu sein. Wir haben es in Wien mit den Enkeln des berüchtigten Grafen Dracula zu tun. Der kleine Unterschied zu den geschichtlichen Überlieferungen besteht allerdings darin, dass sich die Vampire scheinbar gegenseitig zu vernichten versuchen, indem sie nicht etwa einen Holzpflock in das Herz eines Kollegen rammen, was ja die altbewährte Methode der Vampirvernichtung war. Sie reißen stattdessen gleich das ganze Herz heraus. Wie herzlos, X-Ray 1. Sie, X-Ray 7, nehmen die nächste Maschine nach Budapest. Steigen Sie dort in den Bus nach Jolischka und quartieren Sie sich dort ein. Vor fast 50 Jahren sind in diesem kleinen ungarischen Örtchen ähnliche Fälle von Vampirismus aufgetaucht. Auch hier hat man die Vampire ohne Herz aufgefunden. Klären Sie die Zusammenhänge der Ereignisse unverzüglich auf. Entlarven Sie die Täter, bevor noch mehr Menschen sterben müssen. Und nun, guten Flug, meine Herren. Wien, im Büro von Peter Reisner, 12.30 Uhr Ortszeit. Peter Reisner war, nachdem er bei der Kriminalpolizei dem leitenden Kommissar Sachtler seine Erlebnisse auf dem alten Zentralfriedhof geschildert hatte und man ein Phantombild des Täters, den bis dahin noch niemand zu Gesicht bekommen hatte, anfertigen ließ, erschöpft und übermüdet in sein Büro in der Schumannstraße gegangen. Jetzt endlich hatte er Mittagspause und versuchte, Inge in ihrer Firma zu erreichen. Man teilte ihm aber mit, dass Inge heute gar nicht zur Arbeit erschienen sei. Peter beschloss, Inges Mutter anzurufen. Eins. Ja, guten Tag, Frau Meerkant. Hier ist Peter Reisner. Könnte ich die Inge mal bitte sprechen? Ja, grüß Gott, Herr Reisner. Es ist ja wohl reichlich spät bei euch gestern geworden, was? Die Inge ist heute gar nicht zur Arbeit gegangen, sie schläft. Ich glaube, sie schläft noch immer. Warten Sie mal ein Momentchen, ja? Inge? Inge, wach auf! Wach auf, dein Peter ist am Telefon. Oh. Inge, es ist jetzt schon gleich 1 Uhr. Nun kannst du aber langsam mal aufstehen. Inge, du alte Schlafmöbel. Als Frau Meerkant die Bettdecke ihrer Tochter zur Seite geschlagen hatte, musste sie eine grauenvolle Entdeckung machen. Inge lag mit weit aufgerissenen Augen, weiß wie das Laken in ihrem Bett, völlig unbekleidet, nur um den Hals hatte sie einen hellen Seidenschal geschlungen. Frau Meerkant hatte entsetzt Inges kalten Körper berührt. Ihre Tochter war tot. Wien, 16. November. Im Kommissariat von Egon Sachtler. 14.45 Uhr, Ortszeit. Liebe Frau Czerny, erzählen Sie doch jetzt bitte noch einmal ganz ruhig, was passiert ist. Ruhig? Ruhig soll man da bleiben? Na, Sie haben Nerven, mein lieber Herr Kommissar. Für Sie gehört es vielleicht zum Beruf, dass Sie solche grauenvollen Dinge ansehen müssen. Aber ich war ja völlig unvorbereitet. Also, mein Waldi läuft hinter das Bäumchen, um sein Geschäftchen zu machen. Und plötzlich stehen wir beide, der Waldi und ich, vor dieser armen, toten Person. Sie war leichenblass, Herr Kommissar. Und das schöne, lange Haar hing ihr ganz wirr um das hübsche Gesichtchen. Frau Czerny hatte auf ihrem Spaziergang mit ihrem Dackel in der Nähe des Zentralfriedhofs die Leiche von Elfi Sommer entdeckt. Bei der Sicherstellung der Leiche wiesen alle Anzeichen darauf hin, dass wieder ein unschuldiger junger Mensch sein Leben einem grausamen Mörder hatte lassen müssen. Elfis Körper war völlig blutleer. Am Hals hatte sie zwei kleine blutige Einstiche. Nur ihr kleiner, fester Busen war völlig unversehrt. Ihr Herz war noch in ihrem Körper. Kommissar Sachtler schloss daraus, dass es Elfi Sommer nicht gelungen war, vor Anbruch des Tages einen geeigneten Platz zu finden, wo sie die nächste Nacht abwarten konnte. Sie war in der Nähe des Friedhofs zusammengebrochen. Und so hatte sich der Leichenschänder noch nicht ihr Herz holen können. Man musste diese Leiche von nun an Tag und Nacht bewachen lassen. Vielleicht würde der Vampirkiller sich das Herz von Elfi Sommer holen. Und dann könnte man ihn auf frischer Tat stellen. Im Büro von Kommissar Sachtler. 17.30 Uhr, Ortszeit. Verflucht, warum hat mir keiner was davon gesagt? Was ist denn das für eine Schlamperei? Sie hören doch von mir. Entschuldigen Sie, Mr. Brent, aber ich habe gerade eben erfahren, dass heute im Laufe des Tages noch ein blutleerer Leichnam mit roten Einstichen an der Halsschlagader ins städtische Krankenhaus eingeliefert worden ist. Eine gewisse Inge Meerkant. Und was das Besondere daran ist, sie ist ebenfalls mit Herz gefunden worden. Dann haben wir sozusagen zwei Trümpfe im Eisfach. Leider nein, denn Fräulein Meerkant hat das Krankenhaus vor ein paar Minuten überraschenderweise wieder verlassen. Zu Fuß. Bei dem Wetter? Hoffentlich erkältet sie sich nicht. Sehen wir uns dieses Krankenhaus doch mal an. Auf der Fahrt zum städtischen Krankenhaus fiel Kommissar Sachtler plötzlich ein, dass er den Namen der verschwundenen Inge Meerkant schon einmal in einem anderen Zusammenhang gehört hatte. Mr. Brent, jetzt fällt mir's wie Schuppen von den Augen. Dieser Peter Reisner, der heute Morgen bei mir auf dem Revier war und mir von der Leichenschändung auf dem Zentralfriedhof berichtet hat, der war mit Inge Meerkant befreundet. Ich fürchte, da hat unser Freund Peter jetzt ganz schlechte Karten. Inge Meerkant ist ganz eindeutig von einem Vampir gebissen worden. Alle glaubten, sie sei tot, aber sie ist nicht tot. Sie wandelt ja gerade im Totenhemd durch Wien. Und ahnen Sie auch, welche Marschroute die kleine Inge einschlagen wird. Straight on zu ihrem geliebten Freund, um sich von ihm zu holen, was alle Vampire so nötig brauchen, wenn es draußen dunkel wird. Sachtler, fahren Sie allein ins Krankenhaus. Rufen Sie von da aus sofort bei Reisner an. Sagen Sie ihm, er soll unter keinen Umständen das Haus verlassen. Und auch niemanden öffnen, bis ich bei ihm bin. Halten Sie an, Sachtler. Ich nehme ein Taxi. Und während es Larry Brent seine ganze Überredungskunst kostete, einem allzu gewissenhaften Wiener Taxifahrer die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsüberschreitung klarzumachen, erreichte Egon Sachtler gegen 17.40 Uhr das städtische Krankenhaus. Er wählte die Nummer von Peter Reisner. Aber der Apparat war besetzt. Sachtler suchte Schwester Annemarie auf und erfuhr von ihr, dass Dr. Rolf Kerski das Krankenhaus schon vor wenigen Minuten verlassen habe. Er muss immer nach Hause, wenn es draußen dunkel wird. Er lässt sich entschuldigen, Herr Kommissar. Sagen Sie mal, Schwester, wissen Sie eigentlich, woran Dr. Kerski zurzeit gerade arbeitet? Oh ja, er ist meistens in seinem Labor. Er macht da solche Experimente mit Blut und Blutplasma. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Das würde ich auch brennend gern wissen. Mann, nun drücken Sie doch endlich auf den Pinsel. Wie oft muss ich es noch erklären? Dieses hier ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wissens, junger Freund, die Zeit kann man eh nicht überlisten. Wann's der Herrgott will, sind wir alle mal dran. Das wären wir noch ein bisschen zeitig. Wir müssen es ja nicht unbedingt forcieren, weil wir wie die Täufern durch Wien jagen. Wissens, ich hab eine gute Frau und zwar herzige Madern. Sie sind gewiss ein ganz zauberhafter Daddy. Hören Sie, ich gebe Ihnen 350 Schilling extra. Dann können Sie Ihren drei Zuckerpuppen was Hübsches mit nach Hause bringen. Glauben Sie etwa, ich lasse mehr Adresse? Nein, aber ich glaube, dass ich diesmal hundertprozentig zu spät kommen werde. Wien, Glockengasse 7, die Wohnung von Peter Reisner. 17.52 Uhr, Ortszeit. Peter Reisner war völlig am Ende. Seine geliebte Inge war tot. Er konnte es nicht fassen. Er saß zu Hause hatte den Hörer neben das Telefon gelegt. Kein Mensch sollte ihn stören. Er wollte in seiner tiefen Trauer allein sein. Oh nein, ich bin nicht da. Ich kann jetzt keinen sehen. Verdammt nochmal, lasst mich doch in Ruhe! Oh Gott. Inge, was soll ich nur machen ohne dich? Na, zuerst könntest du mal die Tür aufmachen. Sie machen mich wahnsinnig, Mann. Wer ist denn hier der Fachmann, Sie oder ich? Jetzt schleichen wir durch Wien wie zwei kreuzlahme Riesenameisen und jetzt wissen Sie noch nicht einmal genau, wo diese vermaledeite Glockengasse ist. Nur mal mit der Ruhe, junger Mann. Wir werden schon finden. Wir werden schon finden. Inge. Inge. Das kann doch nicht sein. Du lebst? Na und wie ich lebe. Komm, küss mich, Peter. Küss mich, wie du mich immer geküsst hast. Heiß und leidenschaftlich. Halten Sie an. Ich will hier raus. Ich halte diese verdammte Gemütsruhe keine Sekunde länger aus. Legen Sie es denn so auf, bitte sehr. Wir sind ja da. Mal 73 Schilling, wann ich bitten darf, der Herr. Ja, ja, schon gut. Hier, der Rest ist für Sie. Und mit einem Satz stürzte Larry Brandt zur Haustüre der Glockengasse 7 und klingelte stürmisch bei Peter Reisner. Hallo. Hallo, ist da niemand da? Machen Sie schon auf, Reisner. Ich fürchte, es geht um Ihr Leben. Schönen guten Abend. Wohin wollen wir denn so eilig? Zu Ihnen. Hören Sie, ich muss Sie sprechen. Sie glauben wahrscheinlich, ich hätte Sie nicht mehr alle. Warum sollte ich das? Kommen Sie doch erst einmal herein. Okay, vielen Dank. Also passen Sie auf. Es ist ja so düster hier bei Ihnen. Kann man nicht mal Licht anmachen? Leider nicht, Mr. Brandt. Aber Ihre Augen werden sich ganz schnell an die wohltuende Dunkelheit gewöhnen. Herzlichen Glückwunsch, Larry Brandt hat gepennt. Scheint ja wohl zu spät zu kommen. Aber nein. Die Party hat gerade erst angefangen. Machen Sie sich's doch bequem. Ach, wisst ihr, Freunde, feiert mal lieber weiter ohne mich. Diese roten Drinks, die ihr bevorzugt, sind eigentlich nicht so ganz nach meiner Mütze. Oh, Sie kommen sehr schnell auf den Geschmack. Und noch ehe es Larry sich versah, stürzten Inge und Peter auch schon mit gierig gefletschten Zähnen auf ihn los. Ihr gehört mir, Inge. Oh nein, ich will ihn haben. Sei nicht unfair. Oh nein, du bist gemein, Peter. Er gehört mir. Du hast doch gerade eben erst was gehabt. Er gehört mir. Larry Brandt versuchte, sich verzweifelt zu wehren. Seine Smith & Wesson Laserkanone, die er auf die beiden Vampire ansetzte, versagte völlig ihre Wirkung. Gnadenlos krallten sich die beiden blutdürstigen Bestien an Larrys Armen und Beinen fest und versuchten, ihre blitzenden Zähne in seinen Hals zu schlagen. Sie verfügten in ihrem Blutrausch über eine unbändige Kraft. Nur mit allergrößter Mühe gelang es Larry schließlich, sie für wenige Augenblicke abzuschütteln. Er hastete zur Wohnungstür. Sie war verschlossen. Kein Schlüssel steckte im Schloss. Larry Brandt war den Vampiren hoffnungslos ausgeliefert. Joliszka, kleiner Ort bei Budapest, in der Dorfkneipe, 18.10 Uhr Ortszeit. Ivan Kunjaretschew, alias X-Ray 7, hatte sich auftragsgemäß ein kleines Zimmer in Joliszka genommen und sich als reisender Okkultforscher ausgegeben. Den ganzen Tag schon hatte er vergeblich versucht, etwas über die Geschehnisse von vor 50 Jahren herauszubekommen. Keiner der Dorfbewohner schien bereit, auch nur ein Wort von den Dingen preiszugeben, die sich in diesem friedlichen Örtchen damals ereignet hatten. Jetzt endlich hatte sich der Bürgermeister des Ortes, ein scheinbar furchtloser junger Bursche namens Emmerich Nordsch, bereit erklärt, Ivan einige seiner Fragen zu beantworten. Kommen Sie, Genosse Nagy, erzählen Sie Ivan, wo dieser Marotsch, wie ihr ihn nennt, vor 50 Jahren gehaust hat. Man erzählt sich, er habe in der alten Ruine am Waldrand sein Versteck gehabt. Aber kein Mensch ist jemals in die Nähe dieses verwunschenen Ortes gekommen. Dann werden wir beide die ersten Menschen sein, Brüderchen. Zeigen Sie mir diese geheimnisvolle Ruine. Am besten jetzt gleich, Genosse Nagy. Oh nein, es wird schon dunkel. Ich gestehe es nicht gern, Herr Kunjaretschew, aber ich bin lieber ein Feigling als ein toter Mann. Ach was, die Ruine wird Ihnen nichts tun, Brüderchen. Sie bleiben in Ihrem Wagen sitzen und wenn die Ruine handgreiflich wird, kurbeln Sie einfach das Fenster hoch. Kommen Sie, Nagi, wir wollen keine Zeit verlieren. Wien, in der Wohnung von Peter Reisner, 18.25 Uhr Ortszeit. Larry hatte nur für den Bruchteil einer Sekunde überlegt. Die Wohnung war im ersten Stock. Er musste den Sprung aus dem Fenster wagen. Mit katzenartiger Geschmeidigkeit landete Larry sicher auf der Straße. Ohne zu zögern waren Inge und Peter hinter ihm hergesprungen. Ein untrainierter Körper hätte diesen Sprung niemals überlebt. Larrys Herz schien für einen Augenblick stillzustehen. Die Straße war menschenleer. Niemand würde ihm helfen können. Seine Kräfte waren fast erschöpft. Wohin sollte er fliehen? Seine Chancen gegen die Vampire zu gewinnen standen 1-100. Larry rannte los, blind links die Glockengasse hinunter. Die keuchenden, gierigen Ungeheuer dicht auf seinen Fersen. Larry überlegte sich gerade, ob sein Boss wohl auch Verwendung für einen Vampir im PSA-Team haben würde, als er die kalte Hand von Inge Meerkant an seiner linken Schulter fühlte. Es war aus. Er war verloren. Larry spürte den kalten, tödlichen Atem seines Gegners ganz nah an seinem Hals. Es fehlten nur noch Millimeter. Joliszka, im Auto von Emmerich Nagy, 18.35 Uhr Ortszeit. So, da vorne ist die Ruine. Mich kriegen Sie keinen Schritt weiter. Sehr gut, Genosse. Ich gehe mal auf einen Sprung da rein. Ja, ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber ich habe Sie gewarnt. Viel Glück, Ivan. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Feigling. In der Glockengasse. 18.42 Uhr Ortszeit. Fassungslos und völlig erschöpft starrte Larry Brandt auf die tote Inge Meerkant zu seinen Füßen. Ihre Zähne hatten schon leicht Larrys Hals berührt, als sie plötzlich schreiend zusammengebrochen war. Ein großer hölzerner Pflock hatte sich in das Herz des Vampirs gebohrt und ihn ein für allemal vernichtet. Peter Reiser, der dicht hinter Inge gestanden hatte, wollte sich gerade mit einem gewaltigen Sprung auf Larry stürzen, als er wie angewurzelt stehen geblieben war. Eine große, schwarze Limousine stoppte vor Reisner. Eine Tür hatte sich geöffnet und wie unter Trance war Peter Reisner in die Limousine gestiegen, die gleich darauf mit quietschenden Reifen in der Dämmerung verschwand. Nur mühsam begann sich Larry von den unheimlichen Dingen zu erholen, die sich in den letzten Minuten mit ihm und um ihn herum abgespielt hatten. Steigen Sie bitte ein, ich muss mit Ihnen reden. Hören Sie, Mister, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber bitte folgen Sie so schnell es nur geht der schwarzen Limousine, die eben da vorne um die Ecke gebogen ist. Das hat keinen Sinn. Ich habe es schon so oft versucht. Hinter der nächsten Ecke ist der Wagen wie vom Erdboden verschluckt. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin Dr. Rolf Kersky. Ich habe den Vampir mit einem Holzblock aus meiner Armbrust getötet. Ach, Sie sind Kersky. Wir sollten uns vielleicht doch mal etwas eingehender unterhalten, Kersky. Das wollte ich Ihnen auch vorschlagen. Kommen Sie doch um 21.30 Uhr zu mir nach Hause. Ich muss vorher noch mal dringend ins Krankenhaus, aber um 9:30 bin ich dann bereit. Okay, Sie können mich jetzt gleich ins Krankenhaus mitnehmen. Vielleicht treffe ich Sachtler da noch an. Um Punkt 9:30 bin ich dann bei Ihnen. Wien, 16. November. In der Wohnung von Kommissar Sachtler. 19 Uhr Ortszeit. Egon Sachtler war vom Krankenhaus aus direkt nach Hause gefahren. Er hatte noch einmal die Überwachung der Leiche von Elfi Sommer überprüft. Wenn der Leichenschänder sich ihr Herz holen würde, dann sollten die Beamten ihn umgehend verständigen. Diesmal würden sie den Täter fassen. Sie brauchten nur abzuwarten, bis er in die Falle lief. Ja, hier Sachtler. Sind Sie's, Larry? Nein, es tut mir leid, Herr Kommissar, aber hier spricht ein anderer guter Freund von Ihnen. Einer, der bestimmt Ihr Bester sein wird, wenn Sie ihn erst einmal kennen und lieben gelernt haben. Was soll der Unsinn? Sagen Sie sofort, wer Sie sind, oder ich lege auf. Davon würde ich abraten, Sachtler. Dieses Gespräch könnte sonst nämlich Ihr letztes gewesen sein. Ich möchte Sie gern sprechen. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Ach, und Was die Wahl der Getränke anlangt, ich präferiere einen guten alten Bourbon mit etwas Eis. Der fremde Mann am anderen Ende der Leitung hatte eingehängt. Unschlüssig und leicht verwirrt hielt Kommissar Sachtler den Telefonhörer noch in der Hand, als... Jetzt haben Sie noch nicht einmal genügend Zeit, mir einen Bourbon zu mixen. Darf ich eintreten, Herr Sachtler? Hören Sie, Mr. Bourbon. Nein, nicht Bourbon. Starkey ist mein Name. Dr. Starkey. Es freut mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was wollen Sie von mir, Starkey? Ein Herz, Herr Sachtler. Das Herz von Elfie Sommer. Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, Sie mit diesen Dingen zu belästigen, aber da Sie dummerweise die Anordnung gegeben haben, die Leiche der kleinen Sommer streng zu bewachen, muss ich Sie hiermit leider ersuchen, diese Anordnung unverzüglich rückgängig zu machen. Ich brauche nur noch drei. Drei kleine Vampirherzen. Und eines dieser drei ist das von Elfie Sommer. Dann habe ich alle 49 beisammen. Und dann werden Sie nie wieder was von mir hören. Jedenfalls nicht in den nächsten 50 Jahren. Ich verlasse Sie jetzt wieder, Sachtler. Und ich darf Sie nochmal eindringlich bitten, meine Anweisung strikt zu befolgen. Und damit Sie nicht etwa glauben, ich mache Scherze, werfen Sie doch mal einen Blick in Ihr Schlafzimmer, wenn ich wieder weg bin. Schönen Abend noch, Herr Kommissar. Kommissar Sachtler war fassungslos vor Angst und Entsetzen. War das eben wirklich der Mann gewesen, den Sie nun schon seit Wochen in ganz Wien gesucht hatten? War das der Wahnsinnige, der viele unschuldige Menschen zu Vampiren gemacht hatte und ihnen dann die Herzen aus den toten Leibern gerissen hatte? Werfen Sie mal einen Blick in Ihr Schlafzimmer, wenn ich wieder weg bin. Werfen Sie mal einen Blick in Ihr Schlafzimmer, wenn ich wieder weg bin. Wie von Sinnen stürzte Sachtler zu seinem Schlafzimmer, riss die Tür auf und erstarrte bei dem Anblick, der sich ihm bot. An der weißgetünchten Wand stand mit großen, blutroten Buchstaben geschrieben: Nur noch drei Herzen. Herzlichst, Ihr Marot. Taumelnd wankte Kommissar Sachtler zurück ins Wohnzimmer, griff zitternd zum Telefonhörer und erteilte den strikten Befehl, die Überwachung der Leiche von Elfie Sommer augenblicklich abzubrechen. Kaum war der Befehl zur höchsten Verwunderung der ausführenden Beamten erfolgt, war die Leiche von Elfie Sommer auch schon spurlos verschwunden. Joliska in der Ruine, 19.07 Uhr Ortszeit. Ivan Kunjaretschew folgte dem seltsamen Geräusch, das aus dem Keller des Hauses zu kommen schien. Langsam und vorsichtig tastete er sich die Stufen zum unteren Teil des Hauses hinab. Das pochende Geräusch wurde immer stärker. Ivan hatte zum Glück eine Schachtel mit Zündhölzern in der Hosentasche. Er riss ein Zündholz an. Das Pochen vermischte sich jetzt deutlich mit den Schlägen seines Herzens. Ivan hatte den Keller erreicht. Das Streichholz verglomm. Ivan riss ein weiteres Zündholz an. In dem kleinen, flackernden Schein erkannte er jetzt den eigentlichen Grund des seltsamen Pochens. Vor ihm an der Wand hingen genau 49 lederfarbene, sackartige Gebilde. Ivan traute seinen Augen nicht. Die lederfarbenen Säckchen an der kahlen Wand waren Herzen. Menschenherzen. Und genau 47 dieser 49 Herzen waren durch einen silbernen Faden mit einer Art Pumpe verbunden und schlugen, so als würden sie im Körper eines Menschen schlagen. Ivan hielt den widerlichen Geruch, den die Herzen ausströmten, keine Sekunde länger aus. Der Magen drehte sich ihm um. Er hastete zurück zur Treppe. Auf dem Wege dorthin stolperte er über einen morschen Knochenhaufen, prallte mit dem Kopf gegen das harte Geländer der Treppe und verlor die Besinnung. Wien, in der Wohnung von Kommissar Sachtler. 20.15 Uhr, Ortszeit. Larry Brandt hatte den Kommissar nicht mehr in der Klinik angetroffen. So hatte er beschlossen, Sachtler in seiner Wohnung aufzusuchen. Der Kommissar stand noch immer unter dem Einfluss seiner unheimlichen Begegnung mit Dr. Starkey. Starkey nannte er sich, oder jedenfalls so ähnlich. Sachtler, überlegen Sie genau, hat er sich nicht vielleicht doch Dr. Kersky genannt? Starkey, Kersky, das klingt doch verdammt ähnlich. Ich bin um 21.30 Uhr mit Kersky in seiner Villa verabredet. Bin gespannt, was er mir zu sagen hat. Sachtler, vielleicht fassen wir den Marotsch noch heute Nacht. Obwohl Sachtler die Vermutung von Larry, Starkey könne ebenso gut Kersky sein, für etwas abwegig hielt, erzählte er ihm dennoch, was er in der Klinik über Dr. Kersky herausgefunden hatte. Macht Versuche mit Blut, muss, wenn es dunkel wird, immer dringend die Klinik verlassen. Treibt sich mit einer Armbrust bewaffnet in Wien herum. Mein lieber Sachtler, das klingt nicht gerade nach üblicher Freizeitbeschäftigung für erfolgreiche Ärzte. Für gewöhnlich verbringen die doch eher die freien Stunden auf irgendwelchen Tennisplätzen oder auf der noblen Privatjacht. Sachtler, geben Sie mir eine Prise Knoblauch. Vampire stehen in dieser Hinsicht doch mehr auf die Nouvelle Cuisine, wie ich weiß. Also, falls unser Dr. Kersky Appetit auf mich bekommen sollte, will ich im Grunde nicht das Süppchen versalzen. Wien, vor der Villa von Dr. Rolf Kersky. 21.25 Uhr, Ortszeit. Guten Abend. Was wünschen Sie bitte? Oh, guten Abend, Madame. Sie sind sicher Frau Kersky, nicht? Ich bin hier um 21.30 Uhr mit Ihrem Gatten verabredet. Tja, das tut mir leid. Mein Mann ist leider nicht mehr da. Er war kurz bei mir oben und wollte mir wieder eine von diesen schrecklichen Beruhigungsspritzen geben. Aber ich lasse mir das Zeug nicht mehr geben, verstehen Sie? Ich will keine Beruhigungsspritze mehr haben. Ja, ja, beruhigen Sie sich doch. Ich meine, wo ist denn Ihr Mann hingegangen? Hat er Ihnen das gesagt? Er geht abends immer weg. Er sagt mir nie, wohin er geht. Er gibt mir vorher immer diese Spritzen, damit er ungehindert tun kann, was er will. Wahrscheinlich hat er eine andere Frau. Eine Geliebte. Was soll ich nur machen? Er lässt ja auch keinen anderen Arzt zu mir. Warum will er mich denn zerstören? Ich gebe ihn ja frei, wenn er die andere mehr liebt als mich. Viola! Was machst du denn hier unten, Liebling? Du hast mir doch versprochen, brav in deinem Bett zu bleiben. Entschuldigen Sie, mein Herr, dass ich Sie warten ließ. Nehmen Sie doch bitte schon im Wohnzimmer Platz. Ich bringe nur schnell meine Frau nach oben. Larry setzte sich ins sehr geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer und wartete gespannt auf Dr. Rolf Kersky. Larrys Verdacht, dass der Arzt keine reine Weste haben konnte, hatte sich nach dem kurzen Gespräch, das Larry mit Viola Kersky geführt hatte, noch verstärkt. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Reinen Wein, Dr. Kersky. Reinen Wein können Sie mir einschenken. Gut, dann will ich Sie nicht länger im Ungewissen lassen. Hören Sie zu. Sie sind der Erste, dem ich meine Geschichte anvertraue. Meine Frau ist vor einigen Wochen das Opfer eines Vampirs geworden. Ich versuche, sie mit Bluttransfusionen am Leben zu erhalten. Aber es ist ein verzweifelter Kampf gegen die dunklen Mächte. Denn die böse Kraft ist durch den Biss in Violas Körper eingedrungen und versucht nun ganz ihrer Herr zu werden. Viola weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Ich habe alle Spiegel aus ihrem Zimmer entfernt, denn als ich eines Tages neben ihr stand und in den Spiegel schaute, sah ich nur mein eigenes Spiegelbild. Da wusste ich, dass Viola einem Vampir zum Opfer gefallen war. Den Tag über ist meine Frau nicht in Gefahr, da schläft sie. Aber wenn es dunkel wird, da regen sich die Triebe in ihr, die sie vergiftet haben. Sie will dann aufstehen und dem Ruf des Blutes folgen. Ich verlasse jeden Abend bei Anbruch der Dunkelheit die Klinik. Ich gebe Viola Beruhigungsspritzen, damit sie die Nacht unbeschadet übersteht. Und dann stelle ich mich jede Nacht vor unser Haus und lasse es nicht aus den Augen. Meine Armbrust, die habe ich immer bei mir, damit ich jeden, der versucht, sich meiner Frau nochmal zu nähern, vernichten kann. Ich weiß schon lange, dass diese Vampire ihr grauenvolles Unwesen in ihr treiben, aber ich habe bisher nicht gewagt, mich jemandem anzuvertrauen. Aus Angst vor Hohn und vor Spott. Ich führe einen einsamen Kampf gegen die Vampire und gegen den seltsamen Fremden, der die Vampire tötet, indem er sich ihre Herzen holt. Aber das Herz meiner geliebten Frau, das gehört mir. Ich liebe sie über alles. ich muss sie retten, ich muss sie retten. Erschöpft machte Dr. Rolf Kerski eine Pause. Er hatte sich im Laufe seiner Erzählung sehr erregt. Und Larry zweifelte keinen Augenblick mehr an der Glaubwürdigkeit des Arztes. Kerski, wir werden diesen Mann fangen. Das bin ich Ihnen verdammt nochmal schuldig. Haben Sie das gehört? Das war er. Er war bei Viola. Kommen Sie schnell! Dr. Rolf Kerski und Larry Brandt stürzten die Treppe zu Violas Schlafzimmer empor. Viola lag mit weit aufgerissenen Augen in ihrem Bett, ein Lächeln auf den blassen Lippen. Das Fenster stand halb auf, der Vorhang wehte im kühlen Nachtwind. Mit vorsichtigen Schritten ging Dr. Kerski auf das Bett seiner Frau zu. An ihrem Hals entdeckte er kleine rote Punkte. 4 an der Zahl. 2 waren noch frisch und blutig. Wien, in der Nähe des alten Zentralfriedhofs. Die Nacht vom 16. auf den 17. November. 1 Uhr Ortszeit. Oh, bist du müde, mein Sohn? Ach, hallo Meister. Ich bin hundemüde. Hast du dir denn deinen Schlaf schon verdient, mein Sohn? Klar, Meister. Alles auftragsgemäß erledigt. War ein bisschen schwierig, durch das Fenster in die Villa reinzukommen. Aber dafür war es dann auch ein besonderer Leckerbissen. Sehr brav, mein Sohn. Sehr brav. Dann sollst du jetzt auch deine verdiente Nachtruhe haben. Komm, ich zeig dir ein gemütliches Plätzchen hier ganz in der Nähe. So. Mannkopf? Karl Mannkopf? Ich glaube, hier war ich schon einmal. Das kann schon sein, mein Sohn. Komm, leg dich rein in den Sarg. Ich mach ihn dann hinter dir wieder zu. Oh, danke, Meister. Sehr liebenswürdig. Oh Gott, bin ich müde. So, mein Sohn. Und jetzt kennst du schon fast das ganze Geheimnis. Dr. Starkey, der unheimliche Marotsch, holte aus der rechten Innentasche seines schwarzen Mantels ein riesiges, blutbesudeltes Fleischermesser hervor. Die Klinge blitzte im fahlen Schein des Mondes. Im Büro von Kommissar Sachtler, 2.11 Uhr Ortszeit. Kerski war der Falsche. Er ist nicht der Täter. Er ist eher das Opfer. Überlegen Sie genau, Sachtler, wie hat sich dieser Doktor genannt? Ich habe nie behauptet, dass er Kerski heißt. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass er sich Dr. Starkey nannte. Na, Sie hatten doch die glorreiche Idee. Okay, Sachtler, 1-0 für Sie. Aber jetzt müssen wir diesen Starkey schleunigst ausfindig machen. Larry nahm über seinen PSA-Ring, den er an der rechten Hand trug, Verbindung mit der PSA-Zentrale in New York auf. Über diesen getarnten Sender, der sich in der goldschimmernden Weltkugel in der Mitte des Fingerringes befand, konnten die PSA-Agenten jederzeit über einen PSA-eigenen Satelliten die Zentrale erreichen. X-Ray 3. Begeben Sie sich umgehend in die Maurerlange Gasse 12. Dort finden Sie den von Ihnen gesuchten Starkey. Genial, Boss. Wie haben Sie das nur so schnell ausfindig machen können? Nun, ich habe unseren Spezialcomputer, The Clever Sophie, die Frage eingespeist. Und Sophie hat dann ins Telefonbuch von Wien geschaut. Gute Verrichtung, Mr. Brandt. Wien, Maurerlange Gasse 12. In der Wohnung von Dr. Leopold Starkey. 2.30 Uhr, Ortszeit. Komm, meine Süße, meine Göttliche. Komm, greif zu. Ei, das wird meiner kleinen Lydia aber schmecken, was? Das 49. leckere Herzchen bekommst du dann nachher als Nachtisch serviert. Oh, horch mal, lieber Besuch. Guten Abend, Dr. Starkey. Mein Name ist Dr. Johnson. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Aber nichts für ungut. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie nur herein, Mr. Brandt. Oder darf ich Larry zu Ihnen sagen? Für Larry gab es keine Zweifel mehr. Dieser Dr. Starkey, dieser unscheinbare, mittelmäßige Typ, war der Marotsch, der Leichenschänder, der Mörder vieler unschuldiger Menschen. Und Larry war ihm ausgeliefert. Er war in der Höhle des Löwen. Hören Sie, Starkey, Ihr Spiel ist aus. Sachtler weiß Bescheid, dass ich hier bei Ihnen bin, und selbst wenn Sie vorhaben, mich zu vernichten und es Ihnen ärgerlicherweise sogar noch gelingen sollte, Dann wird Egon Sachtler in kurzer Zeit hier sein und dann sind Sie dran. Larry, Larry, Larry, Larry, nun enttäuschen Sie mich aber. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass ich hier seelenruhig sitze und warte, dass mir Ihr kleiner Kommissar die Handschellen anlegt? Es ist jetzt, gleich 3 Uhr. Unser lieber Dr. Kersky wird jetzt sicherlich sehr, sehr müde sein. Und dann legt er sich zu seiner süßen Frau ins Bettchen, gibt ihr ein liebevolles Gute-Nacht-Küsschen und wird sich wundern, wie leidenschaftlich und wie stürmisch seine Viola plötzlich ist. Beglückt über so ein unerwartetes Entgegenkommen nach langen Wochen der Entbehrung, wird er sie zärtlich in seine Arme schließen. Und auf dem Höhepunkt des leiblichen Vergnügens wird ihm die kleine Viola ihre blitzenden Zähne in den Hals schlagen. Und dann werde ich da sein und werde mir ihr Herzchen holen. Und dann, ich habe sie ja noch gar nicht bekannt gemacht, darf ich bitten, Mr. Brandt? Dr. Leopold Starkey führte Larry Brandt in eine Dunkelkammer, wo in einem großen, gespenstisch beleuchteten Glaskasten eine fette, glitschige Schlange lag. Das ist Lydia, meine geliebte Lydia. Wissen Sie, Lydia ist ein kleines, verfressenes Leckermäulchen. 48 pralle, blutige Herzen, Menschenherzen, hat sie in den vergangenen 4 Wochen schon verspeist. Und heute bekommt sie das letzte, die Nummer 49, das Herz von Viola Kersky. Und Larry hörte mit Entsetzen die grauenvolle Geschichte des Dr. Leopold Starkey, alias Marotsch. Vor fast 50 Jahren hatte die Mutter des Marotsch in einer alten Ruine bei Joliska in Ungarn ihrem Sohn ein verhängnisvolles Erbe hinterlassen. 49 Menschenherzen, die genau 50 Jahre lang Leben spenden, Leben für den fürchterlichen Marotsch. Und kurz bevor die 50 Jahre ihrem Ende zugehen, hat der Marotsch einen Biss frei, der eine Welle von mörderischen Ereignissen in Gang setzt. Ein argloser Mensch wird vom Marotsch zum Vampir gemacht. Und jeder Vampir kann wiederum nur einmal zubeißen. Denn danach tötet ihn der Marotsch, indem er ihm das Herz aus dem Leibe reißt und es der Schlange Lydia zum Fraße vorwirft. 49 Herzen muss die Schlange fressen. 49 Menschen müssen sterben, damit der Marotsch weitere 50 Jahre leben kann. Bruno Novak werde ich heißen. Und als Bruno Novak werde ich wieder 50 Jahre lang glücklich und erfolgreich weiterleben, bis es dann wieder soweit ist, dass der Marotsch in Erscheinung treten muss und die Schlange gefüttert werden muss. Und dann wird aus Bruno Novak wieder ein anderer. Und so werde ich ewig leben. Beneidenswert, nicht wahr, Larry? Sie werden leider nicht mehr das Vergnügen haben, Herrn Novak kennenzulernen. Schade, Sie hätten ihn bestimmt gut leiden können. Joliska, in der Ruine, 3.30 Uhr Ortszeit. X-Ray 1 an X-Ray 7. Ivan, hören Sie mich. Wachen Sie auf. Es geht um das Leben von X-Ray 3. Es brennt bei Brüderchen, brennt. Ich höre, Chef. Wie kann ich löschen? X-Ray 7. Begeben Sie sich sofort zu einer alten Ruine in der Nähe von Joliska. Im Keller des Gemäuers hängen an einer Wand 49 Menschenherzen, von denen 47, ach nein, mittlerweile 48, munter vor sich hinschlagen. Ich habe etwa 5 Schritte von diesen Herzen entfernt ein unfreiwilliges Nickerchen gemacht. Inzwischen ist mein düsteres Gefängnis wieder etwas durchlässiger geworden. Oh, ist es denn schon Tag hier in Joliska? Ja, Ivan. Es ist 3.35 Uhr. Und Sie dürfen jetzt keine Sekunde mehr verlieren. Vernichten Sie die 49 Herzen auf der Stelle. Okay, Boss. Wird prompt erledigt. Wien, in der Wohnung von Dr. Starkey. 3.45 Uhr, Ortszeit. Larry Brandt war dem Marotsch hoffnungslos ausgeliefert. Starkey hatte ihn an einen Stuhl gefesselt und würde jetzt gleich mit der abscheulichen Giftschlange hereinkommen. Würde sie Larry um den Hals legen, der würde dann qualvoll an ihrem tödlichen Biss sterben. Das ist es schon. Guck mal, Lydia, was ich dafür nicht habe. Dr. Starkey hielt die glitschige Schlange in seinen Händen und näherte sich unaufhaltsam dem Stuhl, auf dem Larry, wehrlos gefesselt, seinem Schicksal in die rot unterlaufenden, glühenden Augen blickte. Noch zwei Schritte. Starkey stand vor ihm, die Schlange in den ausgestreckten Händen. Plötzlich zuckte der Körper von Leopold Starkey wie von einem Blitz getroffen zusammen. Die Schlange glitt ihm aus den Händen. Er schrie in wütendem Schmerz verzweifelt auf. Sein Körper krümmte sich. Die Schlange zu seinen Füßen hatte ihren Herrn und Meister in die rechte Wade gebissen. Larry traute seinen Augen nicht. Der Körper von Starkey fing an, sich zu verformen. Er schien zu schmelzen, zu schrumpfen, sich aufzulösen. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Dann war von dem Marotsch nichts weiter übrig als ein schleimiger, klebriger Fleck auf dem Teppichboden. Lydia, die Schlange, lag regungslos daneben. Larry Brandt war in letzter Sekunde zum zweiten Mal an diesem Tage dem Tod mit knapper Not entronnen. Wien, in der Villa von Dr. Rolf Kersky, 15.30 Uhr Ortszeit. Mr. Brandt, Mr. Kunjaretschew, ich weiß nicht, wie ich Ihnen beiden danken soll. Sie haben meiner geliebten Frau das Leben gerettet, nicht wahr, Viola? Und damit auch mein Leben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie glücklich wir sind. Larry Brandt und sein Kollege Ivan Kunjaretschew verabschiedeten sich herzlich von Dr. Kersky und seiner Frau. Kersky hatte seiner Frau in der Nacht, als sie zum zweiten Mal gebissen wurde, sofort eine Bluttransfusion verabreicht und durch ein starkes Beruhigungsmittel verhindert, dass Viola den von Starkey so heiß ersehnten Biss in den Hals ihres Mannes ausführen konnte. Durch den Tod von Starkey war das Grauen in Wien endgültig vorüber. Es hatte viele Menschenleben gekostet. Aber der Marotsch war nun vernichtet und würde die Welt nie mehr in Angst und Schrecken versetzen können. In einem Jumbojet irgendwo über dem Atlantischen Ozean. 17 Uhr Bordzeit. So, Ivan. Und jetzt sagst du mir endlich, woher du die geniale Eingebung hattest, die 49 Herzen in der Marotsch-Ruine zu vernichten. Ja, Brüderchen, ich habe eben den siebten Sinn. Ja, X-Ray 7, der Mann mit dem siebten Sinn. Oh komm, Quatsch, keine Operetten. Wie bist du darauf gekommen, Ivan? Wirf doch mal einen Blick auf deine linke Hand. Was siehst du da? Na, was soll ich da schon sehen? Meinen spezial präparierten PSA-Ring mit direktem Sendekontakt zur Zentrale, na und? Na und? Willst du sie nicht endlich mal abstellen, diese direkte Leitung zur Zentrale? Alles muss der Boss ja nun auch nicht mitbekommen, was wir so über ihn reden. Ja, Moment mal. Das Ding ist ja immer noch eingeschaltet. Das habe ich doch zum letzten Mal aktiviert, als ich... rauskriegen wolltest, wo das Domizil von Dr. Starkey ist. Ja. Sehr richtig, Brüderchen, sehr richtig. Und weil du so verblüfft warst über die Glanzleistung von The Clever Sophie, hast du völlig vergessen, den Ring zu inaktivieren. Und so hat der Boss... die Geheimnisse, die der Marotsch ausgeplaudert hat, von vorne bis hinten mit angehört. Und hat dich dann zur Ruine geschickt, um die Herzen zu vernichten. Ja, fast richtig, Brüderchen. Fast genial kombiniert. Der kleine Unterschied ist nur, dass Genosse Ivanovich die Ruine nicht erst suchen musste. Ich war, wie immer, schon wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Naja, wie du schon gesagt hast, Brüderchen. X-Ray 7, der Mann mit dem siebenten Sinn.